Erst als Jesus vorbeiging, sah er einen Mann, der von Geburt an blind war. Zweiter seine Jünger fragten ihn, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser Mann oder seine Eltern, so dass er blind geboren wurde? Dritter Jesus antwortete, weder dieser Mann noch seine Eltern haben gesündigt, sondern es sollte gezeigt werden, was Gott durch ihn tun kann. Vierter, wir müssen die Taten dessen vollbringen, der uns gesandt hat, solange es Tag ist, denn es kommt eine Nacht, in der niemand arbeiten kann. Fünfter, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht für die Welt. Sechster, nachdem Jesus das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus dem Speichel etwas Schlamm. Diesen Schlamm strich er dem Mann auf die Augen und sagte zu ihm, Siebter, geh und wasche dich im Teich Siloam. Siloam bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und konnte danach sehen. Achter, die Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler kannten, fragten, ist das nicht der Mann, der hier saß und bettelte? Neunter, einige sagten, ja, er ist es. Andere meinten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Aber der Mann selbst sagte, ich bin es. Zehnter, dann fragten sie ihn, wie wurden deine Augen geöffnet? Elfter, er antwortete, ein Mann namens Jesus hat Schlamm gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen. Er sagte zu mir, geh zum Teich Siloam und wasche dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte dann sehen. Zwölfter, sie fragten ihn, wo ist dieser Mann? Er antwortete, ich weiß es nicht. Dreizehnter, dann brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Vierzehnter, es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Schlamm machte und seine Augen öffnete. Fünfzehnter, die Pharisäer fragten ihn noch einmal, wie er sehen konnte. Er sagte ihnen, er hat mir Schlamm auf die Augen gelegt, und ich habe mich gewaschen, und jetzt kann ich sehen. Sechzehnter, einige Pharisäer sagten, dieser Mann ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere fragten, wie kann ein Sünder solche Wunder tun? So gab es Streit unter ihnen. Siebzehnter, sie fragten den Mann, der blind gewesen war, was sagst du über ihn, weil er deine Augen geöffnet hat? Er antwortete, er ist ein Prophet. Achtzehnter, die Juden glaubten nicht, dass er blind gewesen und wiedersehend geworden war, bis sie seine Eltern riefen. Neunzehnter, sie fragten die Eltern, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie kann er jetzt sehen? Zwanzigster, seine Eltern antworteten, wir wissen, dass dies unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Einundzwanzigster, aber wie er jetzt sehen kann oder wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn selbst, denn er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. 22. Seine Eltern sagten das, weil sie Angst vor den Juden hatten. Die Juden hatten nämlich schon beschlossen, dass jeder, der Jesus als den Christus bekennt, aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. 23. Deshalb sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. 24. Sie riefen den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. 25. Er antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich war blind und jetzt kann ich sehen. 26. Sie fragten ihn, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? 27. Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt, aber ihr habt nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr vielleicht auch seine Jünger werden? 28. Sie beschimpften ihn und sagten, du bist sein Jünger, aber wir sind Jünger von Mose. 29. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat. Aber von diesem Mann wissen wir nicht, woher er kommt. 30. Der Mann antwortete ihnen, das ist wirklich erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er kommt, obwohl er meine Augen geöffnet hat. 31. Wir wissen, dass Gott nicht auf Sünder hört. Aber wenn jemand Gott ehrt und seinen Willen tut, dann hört Gott auf ihn. 32. Es ist noch nie vorgekommen, dass jemand die Augen eines blindgeborenen Menschen geöffnet hat. 33. Wenn dieser Mann nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. 34. Sie antworteten ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns belehren. Dann warfen sie ihn aus der Synagoge. 35. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Als er ihn traf, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? 36. Der Mann antwortete, Herr, wer ist das, damit ich an ihn glauben kann? 37. Jesus sagte zu ihm, du hast ihn gesehen. Der jetzt mit dir spricht, das ist er. 38. Der Mann sagte, ich glaube, Herr, und fiel vor Jesus nieder. 39. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, um zu richten, damit die, die nicht sehen, sehen können, und die, die sehen, blind werden. 40. Einige Pharisäer, die bei Jesus waren, hörten das und fragten ihn, sind wir etwa auch blind? 41. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Aber weil ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde bestehen.